Es ist für mich jetzt inakzeptabel, so zu argumentieren und zu relativieren, sodass man so zu relativieren versucht. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist alles weiteres Abgang in der ZDF-Sendung Wie geht's Deutschland? Sie ist frühzeitig gegangen, hat also nicht das Ende der Sendung abgewartet, aufgrund einer Eskalation, die sich im Rahmen der Gespräche ergeben hat. Bei der Eskalation ging es um zwei Punkte. Die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und die statistischen Daten über die kriminelle Tätigkeit unter den Flüchtlingen und um Alexander Gauland und Björn Höcke. Fangen wir erstmal mit dem ersten bedeutenden Streitpunkt an, der zur Eskalation führte. Hierbei handelt es sich um das Thema der Flüchtlingskriminalität. Statistisch erfasst über das Bundeskriminalamt unter der Personengruppe Zuwanderer. Das betrifft dann Asylbewerber, Geduldete und Illegale mitunter auch. Hier erwähnt Weidel, dass es einen enormen Anstieg gäbe in verschiedenen Deliktkategorien, verursacht durch die Flüchtlinge. Sie sagt dann Folgendes. Wenn wir jetzt schon über die Verrohung sprechen, ist ja schön, dass wir darauf nochmal gekommen sind, Verrohung von Gewalt, dann müssen wir uns einfach nochmal die Zahlen aus dem Jahr 2016 angucken. Und zwar der Anstieg an tatverdächtigen Asylbewerbern in der Kategorie Mord. Und die hat sich verdoppelt innerhalb von 365 Tagen. In der Kategorie Gewaltdelikte fast eine Verdoppelung innerhalb eines Jahres. Und in der Gewaltkategorie Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung ein Anstieg von 120%. Nicht nur die Gewalt im Kopf, Herr Maas. Ja? Also die Aussagen von Alice Weidel haben wir mit den Daten von Becker abgeglichen. Ja, hierbei muss man auch bitte berücksichtigen, dass die Deliktkategorien nicht ganz den Deliktkategorien entsprechen, die sie im Gespräch in der Sendung erwähnt. Fangen wir erstmal an mit der Kategorie Straftaten gegen das Leben. Sie erwähnt Mord. Mord ist nicht explizit in den Statistiken so aufgeführt, sondern wie gesagt Straftaten gegen das Leben. Bei Straftaten gegen das Leben gab es bei Zuwanderern in dieser Personengruppe unter den Tatverdächtigen einen Anstieg prozentual von 8,2% auf 12,0%. Das ist ein Anstieg um etwas unter 50%. Hier gab es einen Anstieg, jedoch keine Verdopplung, so wie Sie es erwähnt. Zweite Kategorie ist die Deliktgruppe die Deliktkategorie der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Hier belegen die Zahlen des Bundeskriminalamts tatsächlich einen Anstieg. 2015 betrug der Anteil der Tatverdächtigen, die Zuwanderer gewesen sind, 4,8%. 2016 waren es 9,9. Das entspricht in etwa einer Verdoppelung. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, der auch zum Verlassen der Sendung durch die AfD-Politiker führte, nämlich der Streitpunkt um Gauland und Höcke. Andreas Scheuer, einer der Leiter der CSU, hat alles weiter das Folgende vorgeworfen. Ja, Frau Weidel, Sie, die bevor Sie jetzt da rumstecken, machen Sie erst einmal den Zuschauern klar, dass Sie sich von Herrn Gauland und Herrn Höcke distanzieren. Herr Gauland, Herrn Höcke als die Seele der AfD bezeichnet hat. Für mich ist er einfach ein Rechtsradikaler. Und das ist genau die Abgrenzung zur AfD. Genau die Abgrenzung zur AfD. Es sei auch hinzugefügt, dass Alice Weidel im Juli 2017 den Ausstieg, den Ausschluss von Björn Höcke aus der AfD gefordert hat. Sie sprach sich für ein Parteiausschlussverfahren aus von Höcke. Das heißt also, sie hat sich damit faktisch auch von dieser Person, auch wenn es diese Person aus der gleichen Partei stammt, ziemlich stark distanziert. Sie sprach sich für einen Ausschluss aus. Im Falle von Gauland wird in diesem Kontext auch in der Sendung erwähnt, sie solle sich auch von Gauland distanzieren. Andreas Scheuch hat Gaulands Interview für Bild gemeint, wo der AfD-Leiter tatsächlich gesagt hat, dass Björn Höcke zur Seele von AfD gehört. Gut, befassen wir uns jetzt näher mit diesen beiden Haupteskalationspunkten, die dazu führten, dass die Politikerin der AfD die Sendung verließ. Fangen wir erstmal vielleicht an und stärker mit den Zahlen und der Kriminalität, die sie erwähnt, zu beschäftigen. Das heißt, sie erwähnt hier, erwähnt dann Slomka und das ZDF, dass die Gesamtzahl der Tatverdächtigen, die Zuwanderer sind, etwa 8,6% der Tatverdächtigen überhaupt aller Straftaten in Deutschland waren. Also jetzt könnten wir uns genauer damit beschäftigen, ob das eine niedrige, hohe Zahl ist. Wir haben uns ja dann auch mit den Subkategorien beschäftigt und kamen auch zum Schluss, dass es doch in allen Subkategorien einen erheblichen Anstieg gegeben hat, der Tatverdächtigen, die Zuwanderer waren. Diese Zahl hat Alice Weidel widersprochen. Nach der Sendung haben sie das folgende Video veröffentlicht. Asylbewerber, alle geduldeten Flüchtlinge, die schon längere Zeit hier leben, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge und auch alle, die hier illegal leben. So sieht Journalismus bei einem TV-Sender aus, bei dem die Bundesregierung offensichtlich nicht nur die Moderatoren bestimmen kann, sondern viel mehr. Also diese Zahlen 8,6 und 40,4 haben wir in den BK-Berichten auch nachgeschaut. Das stimmt tatsächlich, aber man kann diese Zahlen nicht 1:1 vergleichen, weil bei 8,6 geht es tatsächlich um die Straftaten unter den sogenannten Zuwanderern. Bei 40,4 handelt es sich um alle Straftaten durch Personen im Staatsgebiet, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, A und B. Das beinhaltet auch in der Gesamtzahl Straftaten nach Ausländerrecht. Das heißt also Straftaten wie illegaler Aufenthalt im Staatsgebiet etc. Genau, dazu zählen auch zum Beispiel auch die EU-Bürger, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Zur Debatte über Höcke und Gauland kann man das Folgende sagen, dass Weidel sich offensichtlich von Höcke distanziert hat im Juli 2017. Ob sie noch von Gauland sich distanzieren sollte, ja, ich sehe das schwierig, weil er ist ihr Co-Leiter, Co-Partner und im Wahlkampf von seinem Partner zu distanzieren, wer macht das? Es sei noch hinzugefügt, dass Alice Weidel ihren Auftritt bei Maybrit Illner abgesagt hat und sie will nicht mehr bei ZDF-Sendungen dabei sein. Die ZDF hat ihre Kritik zurückgewiesen. Okay, was glaubst du? Hatte Alice Weidel recht bei ihrem Abgang? Und wie findest du diese ganze Statistikdebatte? Das, was ich jetzt wahrgenommen habe, ist, dass man versucht hat, im ZDF mit Slomka diese Zahlen ein wenig zu relativieren. Bleibt die Frage, wer sind denn eigentlich die Opfer? Und da zeigt sich, dass sich die kriminellen Handlungen oft innerhalb der Zuwanderergruppe abspielen. In 79% der Fälle, in denen ein Zuwanderer zum Opfer wurde, war der Täter ebenfalls ein Zuwanderer. Bei den deutschen Opfern hingegen war nur 4,6% der Fälle ein Zuwanderer tatverdächtig. Heißt also, deutsche Staatsbürger, wenn sie von Tätern betroffen waren, dann war das in 4,6% der Fälle ein Zuwanderer, Herr Maas? Wir sprechen hier von einem sehr geringen Anteil der Gesamtbevölkerung, diese Zuwanderergruppe, die auch so aufgeführt worden ist in den Daten des BKA. Und man muss jetzt bedenken, dass sie jetzt 8,6% der Straftaten oder der Tatverdächtigen stellen. Das ist proportional ein ziemlich hoher Anteil. Ja. Man versuchte das dadurch zu relativieren, dass man sagte, okay, gut, das heißt aber, dass man muss gerne bedenken, so das ZDF, dass die meisten Straftaten von Zuwanderern sich an Zuwanderern ereignen. Und damit versucht man zu relativieren. Und das finde ich unpassend, denn es handelt sich um Straftaten, unabhängig davon, wer das Opfer ist. Wenn man damit zu relativieren versucht, bewegt man sich in einem sehr schwierigen Feld. Denn so zu differenzieren, wirkt genauso absurd, wie auch Zahlen einzuwerfen, die nicht der Realität entsprechen. Der Anteil der Straftaten ist 8,6. 8,6% aller, 8,6% aller Tatverdächtigen, aller Straftaten im deutschen Bundesgebiet. Das bedeutet, wir sprechen hier von einer Bevölkerungsgruppe, wenn wir jetzt die Illegalen dazu nehmen, deswegen wird es jetzt nicht exakt ermittelbar sein, vielleicht von etwas über 2% der Gesamtbevölkerung des Landes, die über 8%, also 8,6% aller tatverdächtigen Stellen. Das ist ein enorm hoher Anteil. Und das kann man nicht einfach dadurch relativieren, dass man sagt, dass die Straftaten, dass die Opfer dieser Straftaten aus der gleichen Personengruppe stammen. Das ist für mich jetzt inakzeptabel, so zu argumentieren und zu relativieren, dass man so zu relativieren versucht. Ich muss sagen, so Alice Weidel hat auch in ihrem Video zumindest schon ein bisschen mit den Zahlen manipuliert, aber ich glaube, dass ZDF eigentlich schlechteren Job machten als sie, weil es ist nicht ihr Job, die Leute zu informieren, sondern von ZDF. Und ZDF, meiner Meinung nach, hat ihre Aufgabe nicht erfüllt. Ja, außerdem wichtig ist auch in diesem Kontext, Leo, ein Wahlpunkt, also ein Programm der AfD. Im Wahlprogramm steht auch, dass eines der Ziele in Bezug auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist und überhaupt öffentlich-rechtliche Medien, die Finanzierung über die GEZ oder über diese Abgabe abzuschaffen. Und das erwähnt sie in ihrer Kritik explizit auch noch mit. Das heißt also, diese ihrer Wahrnehmung nach zu starke Polemisierung und die dazu führten, dass sie die Sendung verließ, bringt sie in Zusammenhang mit einer etwas indoktrinierten Haltung der öffentlich-rechtlichen Medien und damit versucht sie dann auch zeitgleich wieder zu rechtfertigen, dass die Gebühren, die an öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland bezahlt werden, abgeschafft werden sollen. Okay, und was denkt ihr? Seid ihr auf der Seite von ZDF und findet ihr diese Sendung objektiv? Oder denkt ihr, dass Slomka ein wenig zu parteiisch die Sendung geleitet hat? Schreibt in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, klickt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen und bis zum nächsten Video. Ciao! Danke und ciao!